Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode von Hirsemann, der Podcast. Mein Name ist natürlich wie immer der Hirsemann und ich begrüße euch recht herzlich zur nun schon 6. Episode von meinem Podcast. Und ja, diese Woche haben wir natürlich wieder das aktuelle WWE-Programm mit dabei. Und zwar geht es hier um Monday Night Raw, um SmackDown Live. Und ich gebe noch eine kleine Preview auf den kommenden Pay-Per-View auf TLC. Die Monday Night Raw-Ausgabe hat damit begonnen, dass Seth freaking Rollins zum Ring gekommen ist. Und ja, er hat darüber geredet, was eben bei TLC ansteht und auch vor allem über Baron Corbin und hat diesen eben gebeten, dass er mal kurz zum Ring kommen würde. Baron Corbin ist auch rausgekommen und Seth Rollins hat ihm mal richtig die Meinung gegeigt. Nämlich darüber, wo ist eigentlich der Universal Champion Brock Lesnar? Der hat ja seit 2002 schon kein Match bei Monday Night Raw mehr bestritten. Und er hat eigentlich darüber eben geredet, dass Baron Corbin, seitdem er eben an der Macht von Monday Night Raw ist, die Shows konstant immer schlechter macht. Eben zum Beispiel hat er darüber geredet, dass The Revival eben ein gutes Tag-Team ist und warum sie eben sich mit den Lucha House Rules lächerlich machen müssen. Ebenso hat er über die Urin-Segmente mit AOP und mit Drake Maverick geredet und einfach über die ganzen letzten Wochen im Endeffekt. Und Baron Corbin hat sich das natürlich nicht gefallen lassen und ja, hat ihm im Endeffekt kurzerhand ein Titelmatch angesetzt, denn Seth Rollins wollte schon ein TLC-Match für diese Raw-Ausgabe. Erstmal wollte sich aber Baron Corbin ein bisschen rausreden und hat gesagt, ja, er hat noch so viel Papierkram am Schreibtisch und er muss noch so viel machen. Und Seth Rollins hat dann eben immer gesagt, Coward, Coward, Coward, eben Feigling zu Deutsch. Und dann hat eben Baron Corbin gesagt, ja, dann kriegst du dein Match, dein TLC-Match gegen mich, aber das wird um deinen schönen Intercontinental Championship gehen. Also kurz zu dem Segment. Ich fand das ganze Segment eigentlich sehr, sehr gut und Seth Rollins hat hier im Endeffekt wirklich das ausgedrückt, was die Fans sich eigentlich seit mehreren Wochen bei Monday Night Raw einfach nur denken. Es ist wirklich nur Baron Corbin, die Show wirklich irgendwie schlechter macht. Und das hat man hier auch storyline-technisch sehr gut dargestellt. Und ich muss sagen, Seth Rollins hat hier wirklich alles gesagt, was man sich eigentlich so denkt. Und daher hat mir das ganze erste Segment gut gefallen und das Titelmatch bei Monday Night Raw um einen Intercontinental Champion Titel im Main Event. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich super, denn der Titel ist auf jeden Fall wichtig und sollte daher auch des Öfteren mal bei Monday Night Raw, vor allem auch mal im Main Event, verteidigt werden. Danach kommen wir zu einem weiteren Titelmatch, nämlich einem Match um die WWE Raw Tag Team Championship. Und zwar hatten wir die Titelverteidiger AOP und Drake Maverick. Ja, es war ein 3 gegen 2 Handicap Match. AOP und Maverick gegen Bobby Roode und Chad Gable. Und ich muss sagen, das ganze Match hat mir eigentlich relativ gut gefallen. AOP natürlich wieder dominant wie immer. Drake Maverick wollte eben dann selbst in den Ring und hat dann ein Cover an Bobby Roode gezeigt. Der konnte während dem Pin-Versuch von Drake Maverick diesen allerdings selbst pinnen mit einem, ja, einer Art Roll-Up und gewann somit das Match für sein Team nach 8 Minuten und 25 Sekunden. Und ja, es war überraschend, aber wir haben jetzt neue Raw Tag Team Champions. Wie lange das anhalten wird und was mit AOP passieren wird, was mit Drake Maverick passieren wird, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich bin echt gespannt, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird, denn ich glaube, das ist noch nicht vorbei und entweder wird es noch ein Titelmatch irgendwann geben oder es wird irgendwie nochmal eine Storyline zwischen AOP und Drake Maverick oder irgendetwas wird, glaube ich, hier noch kommen. Aber auf jeden Fall das Wichtige, Bobby Roode und Chad Gable sind die neuen Tag Team Champions. Finde ich jetzt nicht allzu schlecht. Ich habe zwar letztens gesagt, ich kann mit dem Tag Team nicht unbedingt sonderlich viel anfangen, aber es sind zwei gute Wrestler dort im Ring und die haben es auf jeden Fall verdient, dass sie mal einen Push bekommen. Und wenn das dann eben als Tag Team passiert, dann bin ich, ja, dann ist es für mich okay. Dann akzeptiere ich das so und ja, wir haben neue Raw Tag Team Champions, das ist das Wichtigste. Und wir werden jetzt sehen, wie die ganze Storyline hier weitergeht. Danach kamen wir zu einer Promo von Natalia, die eben darüber gesprochen hat, dass Natalia ihren Vater verloren hat. Nämlich Jim the Anvil Neidhart ist ja gestorben und Ruby Riott hat sich eben darüber lustig gemacht. Und dementsprechend hat Natalia die Fehde nochmal ein bisschen interessanter gemacht und nochmal ein bisschen darüber geredet, was eigentlich Sache ist, was hier überhaupt passiert, und hat eben auch gesagt, sie wird Ruby Riott eben bei TLC dann besiegen. Und dann kam auch Ruby Riott schon zum Ring und hatte mit ihrer Riott Squad einen Tisch dabei. Durch diesen möchte sie Natalya bei TLC befördern, und auf diesem Tisch war Jim the Anvil Neidhart abgedruckt. Ein Foto von ihm war auf diesem Tisch zu sehen, und ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level für diese Fehde. Das ist natürlich auf jeden Fall nochmal ein persönlicheres Level, auf das es hier abzielt. Und ja, ich muss sagen, das hat mir aber gut gefallen, und ich finde das gar nicht so schlecht, dass man hier diese, ja, auch den, man muss schon sagen, den tragischen Tod von Natalias Vater, dass man den hier trotzdem noch in die Storyline mit einwickelt. Natürlich hat Natalya da ihr Okay dazu gegeben, gehe ich mal davon aus. Und ja, ich finde auf jeden Fall, da freut man sich dann wirklich, wenn Natalya hoffentlich bei TLC diesen Kampf zwischen den beiden Damen gewinnt und Ruby Riott dann wirklich, würde ich sagen, verdient durch den Tisch befördern wird. Und ja, ich muss sagen, das Segment hat mir gut gefallen, und da gibt es wirklich nichts dran auszusetzen. Danach hatten wir ein weiteres Segment mit Drew McIntyre, und ganz kurz gesagt, hat er einfach nur darüber geredet, dass er der letzte wirkliche verbliebene echte Mann sei, den es bei dieser Show oder in diesem Lockerroom noch gibt, und hat sich eben nochmal ein bisschen selbst gestärkt und ein bisschen selbst gehypt nach seiner Niederlage gegen Dolph Ziggler. Und ja, es kam eben auch zu einem weiteren Match zwischen Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Das Match hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, die beiden haben wirklich eine gute Chemie im Ring und können auch immer wieder was Neues zeigen. Und diesmal hat aber Drew McIntyre nach 7 Minuten und 51 Sekunden gegen Dolph Ziggler nach dem Claymore Kick gewonnen. Und ja, das vor TLC, das stärkt natürlich nochmal Drew McIntyre, der ja gegen Finn Balor antreten wird. Und macht somit natürlich das Match dieser beiden Superstars nochmal ein bisschen interessanter. Und ja, nach dem Match ging Drew McIntyre aber weiter auf Dolph Ziggler los. Und nachdem er ihn zusammengeschlagen hat, hat er sich dann die Ringtreppe zurechtgelegt. Aber konnte diese nicht einsetzen, da ein paar Offizielle nach draußen kamen und ihn davon abhalten konnten. Während Dolph Ziggler aber gegen den Apron gelehnt ist, verpasste ihm dann Drew McIntyre einen weiteren Claymore Kick. Ja, das ist natürlich nochmal, um eben das Match zwischen Drew McIntyre und Finn Balor nochmal ein bisschen zu hypen, um ein bisschen zu zeigen, hey, da ist Drew McIntyre, der ist wirklich gefährlich, und ich freue mich auf jeden Fall auf das Match bei TLC und bin da echt gespannt, denn Drew McIntyre hat über die letzten Jahre wirklich im Ring so viel gelernt und wirklich so an Skill zugelegt, das ist wirklich Wahnsinn. Danach hatten wir ein Singles-Match, nämlich Bayley, die hatte Sasha Banks dabei, die gewann gegen Alicia Fox, die hatte Jinder Mahal und The Singh Brothers mit dabei, nach einem Bayley-to-Bayley-Suplex, nach 3 Minuten und 43 Sekunden. Das Match war jetzt nicht sonderlich großartig, mein Gott, was willst du in 3 Minuten eigentlich zeigen, das ist schon klar. Während des Matches griffen dann die Singh-Brüder ein, aber Apollo Crews kam heraus, der neue Mixed-Match-Challenge-Tag-Team-Partner von Bayley, und konnte dann eben in Zusammenarbeit mit Sasha Banks, Jinder Mahal und The Singh Brothers eben aus dem Verkehr ziehen. Genau, danach hatten wir noch Dean Ambrose im Backstage-Interview, und er hat eben darüber geredet, dass er nicht mehr als Lunatic Fringe bezeichnet werden möchte und dass zum Beispiel dann eben auch The Architect Seth Rollins, dass es ihm einfach nur um sein eigenes Ego geht im Endeffekt. Also er hat im Endeffekt hier wirklich nur Seth Rollins schlecht geredet, und ja, gute Promo muss ich sagen, auch Storyline-technisch natürlich wichtig, und hat alles so gepasst, wie es war. Dann war Elias im Ring und hat natürlich über Bobby Lashley wieder einen Song geschrieben und über ihn geredet. Und danach kam es dann zu einem Match zwischen Elias und Bobby Lashleys Hype Man, Leo Rush. Der hatte natürlich Bobby Lashley mit am Ring, und Leo Rush gewann. Ja, er gewann tatsächlich gegen Elias, nachdem Lashley Elias einen Schlag mit der Gitarre verpasst hat. Und man muss anmerken, hier gibt es normalerweise in einem normalen Match eine Disqualifikation, aber in diesem Match, ja, war ein Referee zu sehen, den unser guter Baron Corbin hier extra platziert hat. Und es handelte es sich um niemand Geringeren als um Heath Slater. Der hat ja in der letzten Woche gegen Rhino das Loser Leaves Raw Match gewonnen und wurde zum Referee, ja, degradiert, würde ich sagen, und musste hier eben dieses Match leiten. Und Bobby Lashley hat ihm eben schon gesagt, er hat hier keine Disqualifikation auszusprechen und dementsprechend hat auch Heath Slater wahrscheinlich auch auf Anweisung von Baron Corbin vorhin das nicht gemacht. Danach hatten wir noch ein kurzes Backstage-Segment mit Heath Slater und Baron Corbin und Baron Corbin hat ihm Heath Slater gesagt, er hat noch ein weiteres Match an diesen Abend zu leiten und welches Match das ist, das glaube ich, hat sich in diesem Moment ein jeder denken können. Abschließend muss ich noch sagen, das Match zwischen Leo Rush und Elias war jetzt nicht allzu schlecht. Leo Rush hat natürlich auch gezeigt, dass er einiges im Ring drauf hat und dass er auf jeden Fall hier auch abliefern kann. Danach kam Alexa Bliss zum Ring und hinter ihr folgten Nia Jax und Tamina. Und Nia Jax hat eben darüber geredet, wie sie eben Ronda Rousey beim TLC Pay-Per-View ja, das Gesicht zertrümmern wird. Denn der Hashtag Facebreaker hat natürlich wieder über ihre Tat an Becky Lynch geredet und hat eben auch gesagt, in der UFC wird erst Trash-Talk gemacht, um einen Kampf zu verkaufen, aber sie müsse das nicht machen. Sie habe 1,83 Meter und 136 Kilo samoanische Power gegen Ronda Rousey. Und ja, dann kam eben auch unser Champion Ronda Rousey nach draußen. Und sie stürmte sofort in den Ring und sagte, sie ist nicht da, um eben zu reden oder zu posieren. Sie wolle kämpfen. Und ja, erst gingen natürlich Nia Jax und Tamina aus dem Ring, ging dann aber wieder auf den Apron und dann war schnell klar, dass dies ein 2 gegen 1 sein wird. Aber Amber Moon kam nachher raus und machte mehr oder weniger den Save. Und danach kam es zum Match. Amber Moon natürlich mit Ronda Rousey am Ring und selbige gewann dann gegen Tamina. Die hatte natürlich Nia Jax mit dabei. Und ich muss sagen, ja, das Match hat mir gut gefallen. Während des Matches hat natürlich Nia Jax wieder versucht einzugreifen. Jedoch wurde sie von Ronda Rousey über die Barrikade in die Zuschauerränge geworfen. Ja, Amber Moon ist natürlich nicht schlecht. Tamina finde ich jetzt nicht unbedingt sonderlich gut. Aber Amber Moon hat das Ganze nochmal ein bisschen gerettet. Und ja, im Endeffekt nochmal ein schönes Match. Vor dem Pay-Per-View nochmal ein bisschen Hype um das Match Nia Jax gegen Ronda Rousey und da bin ich mal gespannt, wer hier den Sieg holen wird. Danach kam es dann zu unserem Main Event, zum WWE Intercontinental Champion Titelmatch zwischen Seth freaking Rollins und dem General Manager-Elect Baron Corbin. Und ja, während des Matches griff unser guter Referee Heath Slater zugunsten von Baron Corbin ein und schubste Rollins von der Leiter, als dieser seinen Champion-Titel fast in der Hand hatte. Aber Seth Rollins hat später Heath Slater mit einem Superkick ausgeschalten und holte sich dann eben den Titelgürtel. Ich muss sagen, das Match hat mir gut gefallen und es ging auch ordentlich zur Sache außerhalb des Rings. Und mit Heath Slater hast du natürlich hier wieder einen tollen, ja, eigentlich einen tollen Storyline-Part integriert, der nochmal mit Baron Corbin und seiner ganzen Regentschaft als GM zusammenhängt. Und Seth Rollins hat hier natürlich gewonnen. Ich hätte es auch relativ dumm gefunden, wenn man hier Baron Corbin das Ganze gewinnen lässt. Aber natürlich hier Seth Rollins nochmal stark vor dem Pay-Per-View. Und man wird sehen, ob er seinen Intercontinental-Titel gegen Dean Ambrose dann auch verteidigen kann. Genau, das war die ganze Raw-Episode. Diese Woche war sie eigentlich ganz gut, hat mir gut gefallen. Fand ich jetzt wirklich nicht schlecht und wirklich auf jeden Fall eine Steigerung im Vergleich zu den letzten Wochen. Genau, und kommen wir nun zur Smackdown-Ausgabe. Aber bevor wir zu dieser kommen, nochmal an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Ihr hört ein bisschen Musik und nach dieser hört ihr mich wieder mit der Smackdown-Review. What would you say if I told you I'd be the greatest MC that there ever was? What would you say if I told you that I could take a bunch of kids from the bottom and bring them to number one? What would you say if I told you a nobody in the Brock and Buzz sold out crowd? Damn, that shit is crazy. You probably never make it. Well, you listening to that right now? I said we on now. Rap, see, I get that shit a lot now. And it feels great, tell me why. waking up to a new beginning. I'm dreaming, in 20 years I've come to notice something. A sequence, the harder work with your results, it's all strategic. Now I make a living, making differences to non-believers. This an anthem for the dreamers. I know I'm chasing mine, I hope you get to see it. I see you waving hands, confidence alive beneath it. So I tell them throw it up like the audience, bulimic, yeah. You want advice? Take a picture so it lasts longer. Speak the real, cause the truth will make the rap stronger. Give it everything you got, don't acknowledge hate. Look ahead and let the past wander. Let's make a toast, always kill it. And put our heart up on a stage and hope the people feel it. I'm in the studio, headphones blaring until everything's gold. 24 carats. 24 carats. 24 carats. We gon' take it from the bottom to the top now. Rolling Stone, everybody wanna rock now. Oh, shuttle raps, yeah, I get that shit a lot now. When it feels great, tell me why I never stop now. Tell me why I never stop now. Tell me why I never stop now. I promise it's my time, just keep on laughing. You'll be running back when nothing better goes platinum. You'll be running back and I'll only look past you, cause I'll be at the top, so you better run faster. Now we one of one, nothing could replace this. Pray to God I see the look up on their faces when they notice that it's us. And we rocking every show and they rocking all our clothes that we made up out the basement. This independent rap shit's been killing. No deal, just fans in the blog still feeling. Never had a doubt and never seen a limit. Got convertible drive like drop tops, no ceilings, yeah. And people act like it's the craziest thing that I dropped my old life and I follow my dreams. And still, I'm in this studio, headphones blaring until everything's gold. 24 carats. 24 carats. 24 carats. We gon' take it from the bottom to the top now. Rolling Stone, everybody wanna rock now. Oh, shuttle raps, yeah, I get that shit a lot now. When it feels great, tell me why I never stop now. Tell me why I never stop now. Tell me why I never stop now. Tell me why I never stop now. So, da sind wir wieder. Und zwar haben wir die aktuelle SmackDown Review mit am Start. Und diese hat begonnen mit unserem WWE Champion Daniel Bryan. Der kam zum Ring und hat erst einmal die Crowd beleidigt. Hat gesagt, die Leute ähnelten Parasiten und sie seien eigentlich eine Schande für die Menschheit im Endeffekt. Und ja, danach natürlich Daniel Bryan Sucks Chance. Und er hat wieder wiederholt, dass der alte Daniel Bryan tot ist und dass das Yes Movement auch gestorben ist. Danach kam The Heart of 205 Live, Mustafa Ali zum Ring. Ja, der gute Mann von 205 Live ist jetzt hier bei SmackDown Live. Ja, es handelt sich wahrscheinlich hier nur um einen One-Time-Auftritt, aber das wurde natürlich im Vorhinein vor der SmackDown-Episode nochmal gehypt. Natürlich der WWE-Champion gegen The Heart of 205 Live. Und ja, Mustafa Ali hat eben darüber geredet, was aus Daniel Bryan eigentlich geworden ist. Und jeder im 205-Roster würde zu ihm aufsehen oder hat zu ihm aufgesehen, bevor er eben zu diesem neuen Daniel Bryan wurde. Und jeder mag eigentlich den alten Daniel Bryan lieber. Und er hat dann auch eben gesagt, der alte Daniel Bryan hätte sich hier nicht lumpen lassen und hätte hier wirklich gegen Mustafa Ali gekämpft. Und ja, dann kam ein komischer Teil des Segments. Hier fragt Bryan Ali, was er für ein Auto fährt. Der hat erwidert einen SUV. Dann hat Bryan gesagt, er sei ein schmaler kleiner Mann. Ali hat dann eben gesagt, er braucht das Auto für seine Familie. Und dann hat Bryan eben Ali eine Ohrfeige verpatzt. Ali setzte sich zur Wehr, versetzte ihm einen Hurricane Runner und einen Dive außerhalb des Rings und somit war es dann klar, dass es hier dann zum Match kommen würde. Ja, das Segment war eigentlich ja relativ gut, würde ich sagen, außer der letzte Part. Ich weiß halt nicht, warum die über Alis Auto reden, ich verstehe wirklich nicht, was hier der Sinn dahinter ist und ja, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Denn danach kam es zu einem Non-Title-Match. In diesem gewann der Champion Daniel Bryan gegen Mustafa Ali nach dem Submission im Heel-Hook, nachdem er den Fuß von Mustafa Ali natürlich noch vorher gegen den Ringpfosten gehämmert hat. Und ja, ich muss sagen, das Match war echt klasse. Hier hattest du wirklich zwei außergewöhnliche Wrestler im Ring. Natürlich Daniel Bryan, technisch einer der besten, die du im Roster hast. Und Mustafa Ali natürlich mit seinen High-Flying-Moves wirklich, ja, ein Spektakel. Und das schadet wirklich nicht, wenn du sowas bei SmackDown Live mal hast. Also da muss ich sagen, das hat auf jeden Fall gut angefangen und das Match hat mir sehr gut gefallen. Danach eben attackierte Daniel Bryan Ali auf der Rampe erneut und setzte ihm ein weiteres Mal den Heel-Hook an. Dann hatten wir ein Rap-Battle zwischen The Usos und The Bar. Und das Ganze wurde ja präsentiert von The New Day. Und ja, ich muss sagen, dass mir das Segment eigentlich relativ gut gefallen hat. Und The New Day hat das Ganze natürlich sehr toll präsentiert. The Bar auch mit ein paar schönen, ja, Disses, würde ich sagen. Und The Usos natürlich auch wieder gut am Start. Auf jeden Fall ist es das wert, dass ihr euch dieses Segment mal anguckt. Und danach kam es eben zu einer großen Schlägerei. Und am Ende, ja, posierten unsere Champions, denn The Bar konnte hier die beiden Teams abfertigen und stand eben als letztes Team noch mit den Titelgürteln im Ring. Danach hatten wir ein Segment im Ring, nämlich The Miz und, ja, The Miz erstmal alleine und danach The Miz und Shane McMahon. Denn The Miz hat Shane McMahon nach draußen gebeten und hat ihm eben gesagt, ja, er möchte wirklich ein Team mit ihm machen und es ist einfach so bestimmt, dass sie ein Team machen. Und er will es ihm einfach zeigen, dass sie wirklich ein gutes Team sein können. Und danach hat er The Vegas Boys, Chip and Chad, lese ich gerade, nach draußen gebracht. Diese haben dann hinterrücks McMahon attackiert und McMahon hat ihm dann ein paar Schläge ausgeteilt und ein paar Moves gezeigt. Und nach 2 Minuten hat er einen Submission angesetzt und konnte dann eben für sein Team, für das Team von Shane McMahon und The Miz einen Sieg einfahren. Genau, und Paige war erstmal ein bisschen genervt davon, dass der Referee einfach nach draußen gegangen ist, auf die Anforderung von The Miz gehört hat und dieses ja unoffizielle Match an sich eigentlich gereferiert hat. Und danach sind noch die beiden Vegas Boys ins Büro gekommen und haben gesagt, ja, hier, sie haben extra verlieren müssen, denn The Miz hat sie engagiert. Jeder kriegt $5,000 Gage und sie müssen einfach nur verlieren und das haben sie gemacht. Und dann hat man natürlich als Zuschauer gewusst, was hier läuft, denn The Miz hat diese beiden Wrestler dafür bezahlt, dass sie Shane McMahon gewinnen lassen, dass es so aussieht, als wären sie ein super Tag Team. Und genau, ja, das ist eben hier der Fall gewesen und man wird auch später nochmal sehen, was genau zwischen den beiden nochmal passiert. Danach hatten wir Randy Orton im Ring, der hat nochmal ein paar Videos gezeigt, wie er eben Rey Mysterio mit den Stuhlschlägen und dem Stuhl gegen das Genick zugesetzt hat und hat sich auch über Rey Mysterio lustig gemacht und hat sich für seine eigenen Aktionen natürlich gefeiert. Einer, der das nicht so gefeiert hat, ist natürlich Rey Mysterio und der kam heraus und attackierte Randy Orton mit einem Stuhl und konnte ihm anschließend noch den 619 verpassen. Ich muss sagen, das Segment hat mir gut gefallen und natürlich macht das die ganze Fehde hier nochmal ein bisschen interessanter. Ja, im Backstage-Bereich haben wir dann Becky Lynch, die sagt eben, es wird Chaos entstehen, wenn man mit The Man in ein TLC-Match gehen würde. Vor dem nächsten Match kamen noch R-Truth und Carmella heraus und zeigten ihren bekannten Dance Break. Ja, dann hatten wir ein Tag Team Match. Jeff Hardy und Rusev gegen Samoa Joe und Shinsuke Nakamura, unseren United States Champion. Und hier gewannen Jeff Hardy und Rusev nach 8 Minuten nach einem Machka-Kick von Rusev an Nakamura. Und ich muss sagen, das Match hat mir gut gefallen. Und das ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass es die Superstars hier in diesem Match miteinander zu tun hatten. Aber ist vielleicht auch mal ganz gut, dass Jeff Hardy und Rusev hier gewinnen. Nächstes Mal gewinnen vielleicht wieder die beiden anderen, aber das wird sich bei TLC zeigen. Dann hatten wir im Backstage-Bereich einen Shane McMahon, der natürlich The Miz konfrontiert hat, dass er eben diese Leute bezahlt hat und dass er auch den Referee getäuscht hat. Und alles drum und dran und hat ihm das eben an den Kopf geworfen. Miz reichte dann Shane McMahon noch die Hand. Dieser lehnte jedoch unter Buhrufen der Fans in der Halle den Handschlag ab. Und ja, das ist vielleicht das erste Anzeichen für einen Heel-Turn von Shane McMahon. Das wird sich alles noch zeigen, aber laut Berichten sieht alles danach aus. Dann hatten wir noch AJ Styles im Interview Und er hat eben darüber gesprochen, was mit Daniel Bryan passiert ist. Aber er hat auch gesagt, er werde halt eben dann seinen Titel zurückgewinnen. Und es sei lediglich der echte Daniel Bryan, der heute zum Vorschein gekommen ist. So, danach hatten wir noch Charlotte Flair im Interview. Die hat natürlich auch wieder gesagt, sie würde gewinnen. Und The Man und die Empress werden sich vor der Queen verneigen müssen. Dann hatten wir noch ein Singles-Match mit, ja, erstaunlichen 16 Minuten. Asuka gegen Charlotte Flair und Asuka gewann gegen Charlotte Flair nach einem sehr guten Match, meiner Meinung nach. Aber nur durch Disqualification, nachdem Charlotte Flair einen Candlestick, mit dem sie ja vor ein paar Wochen Ronda Rousey angegriffen hat. Und mit selbigen Candlestick, oder mit einem weiteren Candlestick, würde ich mal sagen, hat sie Asuka hier abgefertigt und hat dann eben auch noch The Man, Becky Lynch, die hier am Ring anwesend war, auch noch mit abgefertigt. Und somit ist Charlotte Flair mit ihrem Candlestick triumphierend über Asuka und Becky Lynch gestanden. Und ich muss sagen, dieser Main Event hat mir sehr gut gefallen. Das war alles super. Alles gut, wie sie es gemacht haben. Und auch das Ganze mit dem Candlestick am Ende. Und dass Charlotte Flair hier wirklich nochmal als wirklich große Bedrohung dargestellt wird. Das hat mir echt gut gefallen. Und das ist echt ein tolles Ende, um hier eben diese Show zum Ende zu bringen. Genau, die ganze SmackDown-Episode hat mir eigentlich sehr gut gefallen und ich muss sagen, in dieser Woche hat die WWE eine gute Raw sowie eine gute SmackDown-Episode präsentiert. So, an dieser Stelle, bevor wir zur TLC-Preview kommen, nochmal eine ganz kurze Unterbrechung. Ihr hört nochmal einen anderen Song, ganz kurz, und nach diesem Song bin ich wieder für euch da. Yeah, let's go. Words can't explain how excited I am right now. Nothing better. Okay, it started with a dream. That dream turned to a vision. That vision had a gleam. That gleam is now realistic. My friends are beefing now. Like, why you acting distant? I swear all you love is music and ain't got no time to kick it. I ain't budging. From nothing into something. Put my money under fam and put my family under nothing. I do it cause I love it. So fuck that dotted line. Know that if I ever sign, they ain't taking nothing from me. And we started from the bottom, but we racing to the top. So we never ever sleep, but got dreams of getting on. And times are looking hard, but you know we'll never stop. No, we do it for the fans, cause these fans are all we got. But we ain't in this alone, we thankful for your help. I'm rapping heavyweight and reaching for that belt. This music's for the kids, looking deeper than that wealth. I ain't got no record deal, I'm LBCDs out myself. They told me kill it, and so I did it and now I spit it until they feel it and I ain't stopping, stopping until I get it and know I'm grateful for all you did. Put me up in this building, and so it's you, you that put me on, you put me on. It's you, you to put me on. You hold it down. I said it's you, you to put me on. You want me? I said it's you, you to put me on. The reason that I do it. I said it's you, you to put me on. You put me on. I said it's you, you to put me on. You hold it down. I said it's you, you to put me on. You want me? I said it's you, you to put me on. You put me on. Man, I feel it's hella crazy when everybody's changing. Looking back, thinking to yourself that you're the one that made it out the life, out the struggle. The pieces to the puzzle start to fit. Hope that base you built for me should never buckle. This ambition, this is passion. I can't even imagine how it feels when that very thing you wished is what you having. A mansion for my fam, a new whip for my mother. Fly my grandma out to Paris just to show her that I love her. This is just a little piece of everything that I've envisioned. I hide behind these bars, this industry's a prison. They trying to ask me questions, is it really worth the fame? I ain't sure. My answer is to get it how you living. So I fight for the right to be strong when in doubt. And you can't put a price on a dream, no amount can amount to the love that you get from a crowd. And my rap is a flame, but you can't put it out. So thank you for everything you gave me, cause it made me what I am. And that's nothing short of great. They told me kill it, and so I did it and now I spit it until they feel it and I ain't stopping, stopping until I get it and know I'm grateful for all you did. Put me up in this building, and so it's you, you that put me on. You put me on. I said it's you, you that put me on. You hold it down. I said it's you, you that put me on. You want me? I said it's you, you that put me on. The reason that I do it. I said it's you, you that put me on. I said it's you, you to put me on. You hold it down. I said it's you, you to put me on. You want me? I said it's you, you to put me on. You put me on. Started with a dream, that dream turned to a vision. That vision had a gleam, that gleam is now realistic. This music's from the heart, no feeling could replace it. Cause we do this on our own, and I hope that never changes. But it's you, you to put me on. You put me on. I said it's you, you that put me on. You hold it down, said it's you, you that put me on. You want me, said it's you, you that put me on. The reason that I do it, said it's you, you that put me on. You put me on, said it's you, you that put me on. You hold it down, said it's you, you that put me on. You want me, said it's you, you that put me on. You put me on. So, da sind wir wieder mit dem letzten Teil für Hirsemann, der Podcast in dieser Woche. Und zwar kommen wir jetzt zu einer Preview von Tables, Ladders and Chairs. Und zwar sieht die Matchcard wie folgt aus. Die WWE SmackDown Women's Championship wird verteidigt in einem TLC-Match zwischen dem Champion The Man Becky Lynch und den Herausforderern The Queen Charlotte Flair und The Empress of Tomorrow Asuka. Danach haben wir noch ein TLC-Match, Braun Strowman gegen Baron Corbin. Hier wird natürlich gemunkelt, dass Baron Corbin es nicht schafft, zum TLC-Pay-Per-View wieder gesund zu werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Match auf jeden Fall hier zustande kommen wird. Und falls Braun Strowman dieses Match gewinnt, ist Baron Corbin nicht mehr General Manager. Aber falls Baron Corbin hier mit einem Sieg nach Hause gehen würde, dann würde er permanenter Raw General Manager werden. Dann haben wir noch das WWE Championship Titelmatch zwischen The New Daniel Bryan als Champion gegen den Herausforderer, gegen The Phenomenal One AJ Styles. Und bei diesem Match geht es natürlich um die Fehde der beiden, denn Daniel Bryan hat ja AJ Styles in einem Titelmatch in die Weichteile getreten und sich nur somit den Titel sichern können und ist seitdem wirklich als Heel unterwegs. Und hier möchte auf jeden Fall AJ Styles seinen Titel zurückhaben und es wird auf jeden Fall spannend sein und ich hoffe, dass es hier wirklich ein gutes Match wird. Dann kommen wir zum WWE Raw Women's Champion Titel Match. Ronda Rousey als Champion gegen The Facebreaker Nia Jax. Und hier geht es natürlich darum, dass Nia Jax schon mal Becky Lynch verletzt hat und dies natürlich jetzt auch mit Ronda Rousey machen möchte und sie wird natürlich als Monster dargestellt und Ronda Rousey eben als Fighting Champion und hier wird auf jeden Fall abzuwarten sein, wer den Titel nach Hause holt. Danach haben wir das Intercontinental Champion Titel Match zwischen The Architect Seth Rollins und dem Lunatic Fringe, obwohl er das nicht mehr gerne hört, Dean Ambrose. Und hier geht es natürlich darum, Seth Rollins wurde von Dean Ambrose hintergangen. Und Dean Ambrose war eben mit der ganzen Situation um den Shield unzufrieden und tut eben seinen Unmut hier kund. Und das ist eine persönliche Fehde. Hier ist viel auf einem persönlichen Level. Und ich muss sagen, da bin ich wirklich gespannt. Und es ist das Match, wo ich mich wirklich auch am meisten drauf freue. Und ich bin da wirklich gespannt, wer hier den Sieg holt. Das wird auf jeden Fall ein gutes Match. Und ich hoffe mal, dass sie diese Storyline hier wirklich gut vorantreiben. Danach haben wir die SmackDown Tag Team Titel, die verteidigt werden von The Bar, Cesaro und Sheamus gegen The New Day und The Usos. Und hier geht es eigentlich nur darum, wer ist das bessere Tag-Team von SmackDown. Und ich persönlich, ich hoffe mal, dass entweder The Bar oder The Usos gewinnen. Ich möchte auf jeden Fall nicht mehr The New Day als Champion sehen. Dann haben wir ein Tables-Match, Natalya gegen Ruby Riott. Und wie zuvor erwähnt, geht es hier natürlich um den Tod von Natalyas Vater und Ruby Riott, die hier die ganze Zeit über Natalya eben herzieht und auch dieses persönliche Level erreicht hat und auch über ihren Vater sich lustig macht. Und ich hoffe einfach, dass Natalya hier gewinnt und man sich als Fan dann einfach mal für Natalya freuen kann. Danach haben wir ein Ladder-Match zwischen Elias und Bobby Lashley. Und ich bin nicht sonderlich gehypt für dieses Match. Das Match ist mir eigentlich relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Es kann meiner Meinung nach Elias gewinnen oder Bobby Lashley. Mir ist es hier echt egal. Also diese Fehde finde ich jetzt nicht allzu spannend. Dann kommen wir zu einer spannenderen Fehde, nämlich Rey Mysterio gegen Randy Orton in einem Chairs-Match. Und dies kam zustande, da ja Randy Orton Rey Mysterio schon des Öfteren mit einem Stuhl attackiert hat. In dieser Woche bei SmackDown hat sich Rey Mysterio dafür revanchiert, hat eben Randy Orton mehrere Stuhlschläge verpasst und somit wird abzuwarten sein, wer dieses Match gewinnt. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, denn Randy Orton ist ein guter Wrestler und Rey Mysterio ist auf jeden Fall nach seiner Rückkehr auch wieder gut mit dabei. Dann haben wir noch ein Match Finn Balor gegen Drew McIntyre. Das wird auf jeden Fall hoffentlich auch ein sehr gutes Match. Und hier geht es natürlich darum, dass Drew McIntyre auch des Öfteren schon Finn Balor angegriffen hat und dieser sich natürlich hier mal revanchieren möchte und selbst einen Sieg einfahren möchte. Und ich bin hier wirklich gespannt, wie die WWE das hier lösen wird ohne dass eben einer der Wrestler unter der Niederlage leiden wird. Dann haben wir noch die Finals der Mixed Match Challenge, nämlich R-Truth und Carmella gegen Jinder Mahal und Alicia Fox. Und ja, der Gewinner dieses Matches erhält nicht nur in seinem jeweiligen Royal Rumble die Nummer 30, die Startnummer 30, sondern erhält auch noch einen Sonderurlaub oder was auch immer, das ist eigentlich relativ egal, aber es geht natürlich um die Royal Rumble Nummer 30. Und ich bin mal gespannt, ich glaube, dass hier R-Truth und Carmella aufgrund dessen, dass sie bei den Fans so gut ankommen, gewinnen werden. Und ich bin mal gespannt, was man dann mit R-Truth beim Royal Rumble machen wird. Also irgendwie glaube ich nicht ganz, dass Jinder Mahal oder R-Truth die Nummer 30 bekommen. Also irgendwas, glaube ich, kommt da noch vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das hier scheint mir nicht unbedingt das zu sein, das die WWE machen wird. Genau, das Ganze könnt ihr in der Nacht von Sonntag auf Montag natürlich auf dem WWE Network und bei den sonstigen Pay-TV-Sendern verfolgen, aber schaut es euch auf jeden Fall an, falls ihr natürlich Zeit dafür habt, falls ihr Montag nicht arbeiten oder nicht zur Schule müsst. Ich werde es mir auf jeden Fall Montag und wahrscheinlich auch noch dann Dienstag so einteilen, dass ich die Show dann auf dem WWE Network nachgucke und mir Montag und Dienstag dann dieses Event ansehen werde. Und natürlich gibt es wieder einen Podcast dazu. Das Ganze wird mit Mirko stattfinden, den ihr ja schon bei der Survivor Series Review gehört habt. Und da werden wir auf jeden Fall über das Ganze reden. Vielleicht werden wir das sogar dann später in der nächsten Woche machen, sodass wir Raw, SmackDown und TLC covern können. Aber auf jeden Fall wird über TLC gesprochen werden und ihr werdet das alles auf meiner Facebook-Seite erfahren. Also einfach unter facebook.com/hiersemann-podcast vorbeischauen und dort habt ihr dann alle wichtigen Informationen zu meinem Podcast. Und ja, nächste Woche gibt es dann eben diese Review dazu. Davor gibt es nochmal ein Tippspiel mit mir und Mirko und ich möchte mich auf jeden Fall hier wirklich nochmal ein bisschen verbessern im Tippspiel und vielleicht auch mal einen Sieg gegen Mirko erringen. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was da rauskommt, denn ich bin auch wirklich gespannt, wer welches Match hier bei diesem Pay-Per-View gewinnen wird. Und da, also ich kann es echt aktuell nicht sagen, wen ich für welches Match nehmen würde, denn es ist alles irgendwie möglich. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Pay-Per-View. Wir haben hier zwei TLC-Matches. Wir haben 5, 6 normale Matches und wir haben ein Chairs-Match, ein Ladder-Match und ein Tables-Match. Das ist eigentlich relativ gut, finde ich. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Pay-Per-View. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Pay-Per-View. Und man hört sich in der nächsten Folge von Here's Man, der Podcast. An dieser Stelle nochmal ein kurzes Dankeschön fürs Zuhören. Und wer noch nicht genug von mir hat, der hört mich natürlich bei den Kollegen von Reds.de. Denn in der neuen Folge von Reds bin ich auch wieder mit meinem Hiersemanns Highlight Reel vertreten. Dort reden die Kollegen von Reds über Raw von dieser Woche, über die SmackDown-Ausgabe von vergangener Woche und machen auch eine kleine TLC-Preview. Also wenn ihr hier fertig seid mit Hiersemann der Podcast, einfach mal Reds.de abchecken und dann hört ihr mich das nächste Mal wieder bei Hiersemann der Podcast sowie bei Reds.de. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Pay-Per-View und man hört sich. Just a-